Das nächste Lied über unser Lieblingsgetränk aus unserer Party-Piraten-LB. Ja! Yeah. Kennt jeder! Biertrinker! Was trinken wir? Bier! Was trinken wir? Bier! Was trinken wir? Bier! Okay, jetzt geht's aber weiter.